der nie zu Boden ging, der immer stehen blieb, wenn er sich eine fing. Hat man auch mit Füßen nach dir getreten, du konntest nur lachen, meinst, so ist das halt im Leben. Doch auch du stehst mal im Regen, weißt nicht, wie's weitergeht. Denk daran, es gibt einen, der immer zu dir steht. Blick nach vorne, komm, nimm meine Hand. Steh mir auch mit dem Rücken an der Wand. Einer für alle und alle für einen. Keine Macht kann uns entzweien. Einer für alle und alle für einen. Gibt es auch mal Streitereien. Einer für alle und alle für einen. So kann man sich aus jeder Lage befreien. Einer für alle und alle für einen. Keine Macht kann uns entzweien. Nicht jede Chance tritt zweimal an einen heran. Man opfert viel, gibt alles, was man kann. Vieles hast du erreicht in deinem Leben. Wolltest immer nach dem Höchsten streben. Verpasst dir selber eine, um weiter vorzugehen. Geht es auch mal langsam, nur bleibst du nicht stehen. Egal wie steinig der Weg auch sein mag, wir gehen ihn gemeinsam, bleiben stark. Einer für alle und alle für einen. Keine Macht kann uns entzweien. Einer für alle und alle für einen. Gibt es auch mal Streitereien. Einer für alle und alle für einen. So kann man sich aus jeder Lage befreien. Einer für alle und alle für einen. Keine Macht kann uns entzweien. Für alle stürzen uns gemeinsam in die Krawalle. Ganz egal wie hart der Wind auch weht, keiner von uns um Gnade fleht. Alle für einen und einer für alle stehen zusammen, dass keiner falle. Wir werden die Zeiten überstehen, gemeinsam siegen oder zusammen untergehen. Einer für alle und